Kundgabe 2443. Empfangen durch Bertha Dudder am 9.8.1942. Erziehung des Kindes zum Glauben oder Gottes Hilfe. Einem jeden Hinweis von oben soll Beachtung geschenkt werden, denn Gott leitet sein Wort nicht zwecklos zur Erde. So wie der Mensch eine Verbindung erkennt zwischen Himmel und Erde, so wie er alles Geschehen in Zusammenhang bringen kann, mit einer geistigen Führung, wird ihm sowohl das irdische Leben leichter tragbar sein, als auch sein Seelenzustand sich heben. Denn dann sieht er auch sein eigenes Erdenleben nicht sinn- und zwecklos an, sondern er ist sich seiner Aufgabe bewusst. Die Gewissheit, dass der Wille Gottes entscheidend ist für jegliches Geschehen, bestimmt ihn, auch sich selbst diesem Willen zu unterstellen, sich von ihm lenken zu lassen, und er bemüht sich, dem Willen Gottes entsprechend zu leben. Und dann schenkt er auch der göttlichen Stimme, seinem Wort, vollste Beachtung. Und also lebt er sein Leben bewusst. Der Mensch in seiner Unkenntnis benötigt das Wort Gottes. So wie er das Erdenleben beginnt als Mensch, mangelt ihm jedes Verständnis, jedes Wissen um göttliche Dinge. Er muss erst langsam eingeführt werden in das Wissen darum. Und er wird von menschlicher Seite darüber aufgeklärt, vorausgesetzt, dass die Mitmenschen selbst in Verbindung stehen mit Gott, dass sie selbst Gott anstreben und selbst Kenntnis haben von seinem Walten und Wirken, dass sie glauben. Dann wird auch das Kind in diesen Glauben geleitet. Sind jedoch die Mitmenschen selbst glaubenslos und sie übertragen ihren Unglauben auch auf das Kind, so ist dieses aber dennoch nicht der Gegenmacht überlassen, sondern Gott selbst nimmt sich seiner an und hilft ihm zur Gewinnung der Erkenntnis, indem er seinen Lebensweg so gestaltet, dass das Denken angeregt wird. Er also auf gedanklichem Wege unterwiesen wird und dem gleichen Ergebnis zugeführt werden kann. Dass er glauben lernt an einen Gott, der sein Lebensschicksal in der Hand hält. Dass er glauben lernt an eine Bestimmung, an eine Aufgabe, die der Mensch während seines Erdenlebens erfüllen soll. Gott lässt keinen Menschen ohne Hilfe. Er überlässt keinen sich selbst oder den ungläubigen Mitmenschen. Er hat dem Menschen Verstand gegeben und eine Denkfähigkeit, die ihn auch auf direktem Wege zum Erkennen führen kann, wenn die Erziehung durch Mitmenschen versagt. Nur den Willen muss der Mensch aufbringen, in der Wahrheit zu stehen. Er darf sich nicht treiben lassen, sondern er muss selbst tätig sein. Er muss danach verlangen, das Wahre zu wissen und das Rechte zu tun. Dann gibt Gott sich ihm zu erkennen und er leitet ihn, dass er sein Ziel erreichen kann. Amen.